Kundgabennummer 4635 vom 11.05.1949. Glaubenskampf. Bekennen vor der Welt. Ich werde die Tage verkürzen. Ihr werdet noch einen harten Kampf bestehen müssen, so ihr mich bekennen sollet vor der Welt. Und es wird von euch gefordert werden, völlige Verzichtleistung auf irdische Güter. Ihr werdet enteignet werden und Dienste verrichten müssen, die über eure Kraft zu gehen scheinen. Ihr werdet an der Ausführung dessen, was euch wichtig erscheint, gehindert werden. Ihr werdet ohne Grund verfolgt und bedrängt werden und keine Ruhe finden vor den Nachstellungen eurer Feinde, die auch gleichzeitig meine Feinde sind und darum keine rächende Hand über sich fürchten. Und ihr werdet verwundert sein, dass ich alles dieses geschehen lasse, ohne sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ihr werdet aber auch verwundert sein, dass alles Ungemach euch nicht so tief berührt, wie es vor der Welt den Anschein hat, so dass ihr trotzdem froh und heiter bleibt und voller Zuversicht und Hoffnung, dass auch für euch die Stunde der Vergeltung kommt und dass einmal auch diese Verfolgungen ein Ende haben. Und ihr werdet daher stets lauter und überzeugter für meinen Namen eintreten und mich bekennen vor der Welt. Und ich werde die Tage verkürzen, auf dass ihr selig werdet. Denket stets an diese Verheißung, dass es nur eine kurze Zeit währet, bis ihr erlöst werdet aus den Händen eurer Peiniger. Denket daran, dass ihr doch zu meinen Auserwählten gehöret, denen alles Leid um ihrer Treue willen vergolten wird. Und denke daran, dass durch euer Bekennen noch Seelen gewonnen werden sollen für mich und mein Reich, die als letztes noch gerettet werden, kurz vor dem Untergang der Erde. Und um dieser Seelen willen nehmet das Kreuz auf euch, das euch zwar drücken wird, aber doch ertragbar ist, weil ich euch helfe und euch außergewöhnlich mit Kraft bedenke. Der Glaubenskampf wird schwer sein, und darum müsstet ihr euch zuvor schon darauf vorbereiten, indem ihr eure Seelen stärkt durch rechte Nahrung, indem ihr mein Wort aufnehmet und mit ihm die Kraft, mit der ich mein Wort gesegnet habe. Denn bei der Entgegennahme des Wortes verbindet ihr euch mit mir und müsstet so nach von Kraft durchflutet werden und also widerstandsfähig sein gegen eure Feinde und bleiben bis zum Ende, bis ich kommen werde und euch erlösen aus aller Not. Amen.